Lieber Bruder, was spricht denn der Heinrich Lang von Höhegenau über Amerika? Dem hat das nicht gefallen, hier zu schaffen. Wer so ist, der muss in Deutschland bleiben, denn hier muss man schaffen. Der kann nicht viel erzählen von Amerika, denn er hat nicht viel gesehen. So einen kann man hier nicht brauchen. Er hat sich nicht für alle erfüllt, der amerikanische Traum. Kapitel 7 Zurück. Lieber Vater und Geschwister, vielleicht habt ihr auch viele briefliche Nachrichten gelesen von Leuten aus unserer Gegend. In diesen habt ihr gewiss viel Wahres, aber auch Unwahres gelesen. Jeder Schreiber lässt größtenteils nur seine eigene Person in seinen Berichten vorwalten. Und geht's ihm gut, so ist das Land gut. Und geht's ihm schlecht, so ist das Land schlecht. Wer indessen richtig unterrichtet sein will, kann aus solchen Schreiben das eigentlich Wahre nicht herausbringen. Ich habe erst jetzt Arbeit bekommen als Kellner und Koch, habe Kost und Logis und wenn ein Monat aus ist, wird der Lohn ausgemacht, wahrscheinlich 16 Dollar. Weiter wird nichts bezahlt. Das ist hier sehr wenig. Was in Deutschland eine Mark kostet, kostet hier einen und einen halben Dollar. Hier in New York ist ganz schlecht. Gustav soll ja nicht kommen, bis es besser ist. Amerika ist ein freies Land, wo keine Religion und Freundschaft ist und auch kein baldiger Verdienst. Darum bleibe ein jeder, wo er ist, und ziehe nicht nach Amerika. An eine geistige Unterhaltung ist nicht zu denken, denn der Amerikaner denkt wachend und schlafend nur daran, wie er Geld machen kann. Dies ist die Quintessenz seines ganzen Lebens. Ich wünsche keinen Freund und Feind nach Amerika. Alle, die gut schreiben nach Deutschland, sind Lügner und versetzen ganze Familien in großes Elend. Liebe Eltern, ich habe Ihnen in meinem Brief vom 6. April von meinen glücklichen Fortschritten und von meinen noch glücklicheren Aussichten erzählt. Die glücklichen Aussichten auf diesen Herbst sind ganz total vernichtet. Und die günstigen Fortschritte, die ich gemacht hatte, gingen auch noch schleifen. Wenn ich mich nicht sogleich auf die Socken machte und wieder zu Ihnen käme, ich müsste in Angst sein, später das Reisegeld auftreiben zu können, geschweige, dass ich einen Kreuzer mit Retour brächte. Hören Sie also. Die Saat stand recht schön da. Da überfällt uns alle vier fast innerhalb von 3 Tagen das Fieber. Das Unkraut, welches hier in den Plantagen Manns hoch wird, muss in der Mitte Juni und später noch einmal mit dem Pflug vertilgt werden. Dies war die Zeit, wo wir alle krank und keines für das Herbeiholen eines Schluckes Wasser, geschweige denn für eine ernstliche Arbeit, tauglich war. Das Ende vom Lied ist, dass das Unkraut unvertilgbar Herr geworden. Und ich, statt der 600 Buschel, kaum 100 Welchkorn mache und das Übrige im gleichen Verhältnis, sodass die Branntweinbrennerei, Viehfuttermacherei und überhaupt die Geldmacherei gänzlich im Dreck liegt. Ich reise ab, so wie ich meine Versteigerung vollzogen habe. Man kann für Europa über den Daumen gepeilt ganz ungenau angeben, dass ungefähr 1/5 aller Auswanderer auf der zurückgekehrt sind. Sicherlich ist es von Staat zu Staat, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, aber die Rückwanderung ist ganz erheblich. Etwas, was in der amerikanischen Einwanderergeschichte lange Zeit überhaupt nicht betont worden ist, dass ein ganz erheblicher Teil ja in den USA auch scheitert oder in den USA sich nicht ansiedelt. Die USA nur als eine Station zum Geldverdienen versteht, muss man in diesem Zusammenhang berücksichtigen. Viele plagt auch das Heimweh. Teilweise so sehr, dass sie der neuen Welt wieder den Rücken kehren. Im amerikanischen Leben hat man wenig teilnehmende Freunde. Alle rennen und jagen nach Geld und eigenem Vorteil. Keiner hat Zeit für den anderen. Liebe Schwester, Menschenklassen sind hier folgende. 1. Klasse die Amerikaner, 2. Klasse die Deutschen, 3. Klasse Irländer und 4. Klasse die Schwarzen. Unter den sogenannten Deutschen findet man höchst selten halb, viel weniger einigermaßen Gebildete an. Im Ganzen sind sie gastfreundlich, aber auch dumm und wie gewöhnlich egoistisch. Die deutsche Sprache ist eine Kauderwelsche, denn die Mehrzahl oder doch ihre Voreltern waren Bayern, Schwaben und Gott weiß woher. Oft, sehr oft habe ich gehabt, dass man mir erzählte, die Väter oder Großväter seien aus Deutschland eingewandert. Fragte ich aber nach, aus welcher Gegend, dann standen die Ochsen am Berg und die Antwort war, das weiß ich nicht. Aber woher sollen sie Belehrungen nehmen? Denn das Schulwesen ist hier auf der allerniedrigsten Stufe. Und oft habe ich schon Menschen angetroffen, die entweder gar keine oder nur höchstens einige Wochen Schulunterricht genossen haben. Die Ausbildung eines Schülers soll, so die Meinung der Allgemeinheit, zumindest in den ländlichen Gegenden, nicht mehr als $1 pro Jahr kosten. Ein Politiker, der im 19. Jahrhundert eine Anhebung der Steuern für schulische Zwecke fordert, gefährdet seine Wiederwahl. Draußen an der Frontier ist es von großem Wert für einen Lehrer, wenn er der Stärkste in der Klasse ist. Es freut mich unendlich, dass ihr meine Rückkehr in die liebe Heimat nicht nur zu wünschen, sondern auch gut zu heißen scheint. Vielleicht wirst du dich erinnern, dass ich Deutschland keineswegs gerne verließ. Warum also sollte mir es jetzt nicht in der Heimat gefallen? Fürchte auch nicht, dass ich das Leben dort zu eng und zu klein finden werde. Dort, wo Kunst und Wissenschaft blüht, wo der Geist Nahrung und das Herz Befriedigung findet, nachdem ich lange in dem geist- und herzlosen Amerika geschmachtet, wo man nichts ehrt als Geld, nichts denkt als an Geld, wo alle besseren Gefühle untergehen im alleinigen Streben nach Geld. Die Verhältnisse dieses Landes, die uns in Deutschland so strahlend, herrlich, erhaben entgegenscheinen, sind keineswegs so sehr anziehend und verlieren aus der Nähe betrachtet ganz erheblich an Glanz. Ich hoffe nun, in wenigen Tagen von hier abreisen zu können. Werter Freund, am Anfang ging es gut. Ich sattlerte und tapezierte für zwei, denn wenn ich am Geschäft bin, so muss es vorwärts gehen. Aber die ganze liebe lange Woche fortzueseln und nicht einmal einen vergnügten Sonntag, noch viel weniger einen blauen Montag zu haben, das war mir zu bunt. Das Leben in Buffalo ist ein wahres Hundeleben. Man findet keine Kneipen, wo man sich lustig machen kann, nichts als langweilige, verdrießliche Gesichter. Und wenn man in so ein Ding kommt, das ein Wirtshaus sein will, so frisst einer in diesem Winkel etwas, der andere in einem anderen. Das Leben wurde mir jeden Tag unerträglicher. Ich sehnte mich zurück nach den Fleischtöpfen Deutschlands. Wenn ich nur Geld gehabt hätte, so wäre ich mit dem nächsten besten Schiff gekommen. Sei so gut und gehe zu meiner Mutter, sage ihr, ich schieße mich tot, wenn sie mir nicht Geld schickt, dass ich zurückreisen kann, denn in diesem Heidenlande sei es nicht zum Aushalten. Schreibe mir bald, aber Franco, sonst kann ich den Brief nicht lösen. Ich will dich schon wieder entschädigen. Grüße alle guten Kameraden und sage ihnen, ich komme wieder. Es sei nichts in Amerika. Der größte Teil der Rückfahrten findet in der Ära der Dampfschiffe statt. Die Heimkehrer reisen vorwiegend komfortabler als auf ihrer Hinreise und landen am Ende dort, wo sie ein paar Jahre zuvor in das große Abenteuer Auswanderung gestartet sind, in Hamburg oder Bremerhaven. Beide Städte verlieren im Laufe des 20. Jahrhunderts ihre Bedeutung als zentrale Auswanderungshäfen, weil die Zahl der Auswanderer kontinuierlich abnimmt und das Geschäft sich schließlich nicht länger lohnt. Doch ein Ende der Atlantiküberquerung bedeutet das nicht. Im Gegenteil, die Reedereien haben bereits einen neuen Kunden in Augenschein genommen, den Touristen. Er wird schon bald die bestimmende und ab Mitte des 20. Jahrhunderts die alleinige Geschäftsgrundlage der Passagierbeförderung über den Atlantischen Ozean. Die Luxusliner von heute sind die Nachfahren der Auswandererschiffe von damals. Nach Amerika. Eine Geschichte der Auswanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika im 19. und 20. Jahrhundert. Die Sprecher: Erzählerin Marion Breckwold, Erzähler Burkhard Klausner, Auswanderin Anne Weber, Auswanderer Helmut Mooshammer. Interview: Professor Dr. Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Eine Produktion aus dem Jahre 2006 des Campfire Audio Verlag mit Dank für wertvolle Kooperation und Unterstützung durch das Deutsche Schifffahrtsmuseum Bremerhaven.